Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 10. Zu Anfang des Jahres 1806, soeben war die Nachricht von der Schlacht bei Austerlitz in Moskau eingetroffen, erhielt Nikolai Rostow Heimaturlaub. Denissow fuhr ebenfalls nach Hause, nach Woronesch, und Rostow hatte ihn überredet, die Reise bis Moskau mit ihm zusammen zu machen und in seinem Elternhaus abzusteigen. Auf der vorletzten Station hatte Denissow einen Kameraden getroffen und mit ihm 3 Flaschen Wein getrunken. Und jetzt, während sie sich Moskau näherten, lag er auf dem Boden des Postschlittens und war allen Unebenheiten des Weges und allen Stößen des Schlittens zum Trotz nicht aufzuwecken. Rostow saß neben ihm und wurde immer ungeduldiger, je näher sie Moskau kamen. Noch immer nicht. Noch immer nicht. Ach, diese endlosen Straßen, Läden, Bäcker, Laternen, Droschken, dachte Rostow, als sie schon am Schlagbaum ihre Urlaubsscheine vorgezeigt und sich in die Meldeliste eingetragen hatten und nun in Moskau einfuhren. Da, an der Straßenkreuzung, da ist ja schon die Ecke, wo der Droschkenkutscher Sachar seinen Standplatz hat. Und da ist er ja auch selbst und hat immer noch dasselbe Pferd. Und da ist auch der Laden, wo wir immer Pfefferkuchen kauften. Noch immer nicht? Herrgott, wenn es nur schneller ginge. Und Nikolai Rostow beugte sich mit dem ganzen Körper vor, als könnte er damit die Bewegung des Schlittens beschleunigen. Vor welchem Haus soll ich halten? Da, vor dem großen, ganz am Ende. Ja, siehst du es denn nicht? Das ist unser Haus, das ist doch unser Haus. Denissow, Denissow. Jetzt sind wir gleich da, nun wach doch auf. Was, ja? Wie? Was sagst du? Wir sind da! Dmitri, ist bei uns nicht Licht? Jawohl, auch der Papa am Licht im Arbeitszimmer. Dann sind sie also noch nicht zu Bett, was? Ja, was meinst du? Und vergiss nur nicht, meine neue Uniformjacke gleich auszupacken. Wird erledigt, Mädel, Herr. Na los, los. Ja, fahr doch schneller. Schneller! Du kriegst 3 Rubel Trinkgeld. Guten Abend, Michael. Heiliger Gott, der junge Graf. Woher? Ist alles gesund und munter? Ach, liebster, liebster Herr. Ja, Gott sei Dank, ja, alles gesund. Haben Sie eben zu Abend gespeist. Aber lass dich doch ansehen, euer Durchlaucht. Und es ist nichts Schlimmes passiert? Nicht das Geringste. Gott sei Dank. Nikolai, das ist doch nicht wahr? Natascha! Nein, wie groß du geworden bist, ein richtiges kleines Fräulein. Mama! Oh. Mama! Papa, Nikolai ist da! Nikoluschka, liebster Junge. Nikolja, wir wussten ja gar nichts. Na, was für eine Freude. Und wie du dich verändert hast. Gib mir auch einen Kuss. Der junge Herr ist angekommen. Mach doch Licht. Und wie? Ach, du Allerbester. Wen hast du uns denn da mitgebracht? Wassili Denissow, ein Freund ihres Sohnes, mon père. Ah, ich freue mich sehr. Ich weiß, ich weiß. Nikoluschka hat auch von Ihnen geschrieben. Natascha, Sonja, das ist der. Das ist Denissow. Nur kommt, Kinder, kommt. Warum ist Sonja denn weggelaufen? Ja, weißt du, das ist eine Geschichte für sich. Wie wirst du Sonja überhaupt anreden? Mit du oder mit sie? Wie es sich eben macht. Bitte sage doch sie zu ihr. Nachher sage ich dir, warum. Nein, ich kann es dir auch gleich sagen. Du weißt, Sonja ist meine Freundin und ich liebe sie so sehr, dass ich mir für sie den Arm verbrannt habe, um ihr zu zeigen, wie lieb ich sie habe. Ich habe ganz einfach ein Lineal am Feuer heiß gemacht und es auf meinen Arm gedrückt. Und? Weiter? Oder ist das alles? Ja, siehst du, so gute Freundinnen sind wir eben. Na, das mit dem Lineal, das war natürlich eine Dummheit, aber wir sind eben gute Freundinnen für alle Ewigkeit. Wenn sie jemanden liebt, so liebt sie ihn fürs ganze Leben. Ich kann das nicht. Ich vergesse zu rasch. Nun, und? Na, du weißt doch noch. Vor deiner Abreise. Also jetzt sagt sie, wenn du willst, sollst du das alles ruhig wieder vergessen. Sie hat gesagt, ich werde ihn immer lieben. Aber er soll frei sein. Nicht wahr, das ist doch hochherzig und edel. Nicht wahr, das ist doch sehr edel. Ein einmal gegebenes Wort nehme ich unter keinen Umständen zurück. Und dann finde ich Sonja ja so entzückend, dass ich ja ein Narr sein müsste, wenn ich auf so ein Glück verzichten wollte. Nein, nein, darüber habe ich auch schon mit ihr gesprochen. Wir wussten ja, dass du das sagen würdest, aber das geht nicht. Denn du musst doch verstehen, wenn du so sprichst, das heißt, wenn du sagst, du fühlst dich durch dein Wort gebunden, dann könnte es so aussehen, als würdest du sie nur gezwungenermaßen heiraten. Und das wäre doch nicht das Richtige. Na, also gut. Darüber können wir ja immer noch reden. Wie froh bin ich doch, dass ich wieder mit euch allen zusammen sein kann. No? Und wie ist es mit dir? Bist du Paris auch nicht untreu geworden? Ach, Unsinn. Ich denke weder an ihn noch an sonst jemand. Davon will ich nichts mehr wissen. Na, so etwas. Was ist denn mit dir los? Mit mir? Hast du Duport gesehen? Wann denn? Ich bin noch gerade erst angekommen. Ach ja. Aber wenn du den berühmten Duport nicht tanzen gesehen hast, dann kannst du mich auch nicht verstehen. Heiraten tue ich überhaupt nicht. Ich werde Tänzerin. Aber du darfst es niemand sagen. Sag mal, wie ist eigentlich Denissow? Nett? Muss man vor ihm Angst haben? Aber warum denn nein? Waska ist ein famoser Kerl. Waska nennst du ihn? Wie komisch. Also du meinst, er ist sehr nett? Ja, sehr. Sag mal, Nikolai, bist du jetzt wirklich ein richtiger Mann? Ich freue mich ja so schrecklich, dass du mein Bruder bist. Ich möchte gern wissen, was ihr Männer eigentlich für Geschöpfe seid. Eben solche wie wir? Oder nicht? Natascha. Diese erste Zeit des Winters 1806, die Nikolai Rostow in Moskau zubrachte, gehörte für ihn zu der glücklichsten und heitersten seines Lebens. Und ähnlich erging es auch allen seinen Angehörigen. Nikolai brachte sehr viele junge Männer in sein Elternhaus. Vera, seine älteste Schwester, war ein schönes, junges Mädchen von 20 Jahren. Sonja mit ihren 16 Jahren hatte den ganzen Reiz einer sich eben entfaltenden Blüte. Natascha war halb junge Dame, halb Kind. Bald kindlich komisch, bald mädchenhaft bezaubernd. So bildete sich im Rostowschen Hause bald eine ganz besondere Atmosphäre von Verliebtheit. Jeder junge Mann, der ins Rostowsche Haus kam und dieses muntere und belebte Hin und Her, dieses harmlos oberflächliche, aber immer freundliche, gern auf alles eingehende, von allerhand geheimen Hoffnungen erfüllte Geplauder der weiblichen Jugend hörte, der musste auch die gleiche Bereitschaft zur Liebe, die gleiche Glückerwartung empfinden, welche in der Jugend des Rostowschen Hauses lebte. Zur gleichen Zeit, als Nikolai Rostow zu seinen Eltern nach Moskau zurückgekehrt war, trafen die ersten Nachrichten vom Ausgang der Schlacht bei Austerlitz in Lysije Gory ein. In den Zeitungen hatte wie immer kurz und bestimmt gestanden, die Russen hätten sich glänzend geschlagen, dann aber zurückgehen müssen. Und zwar habe der Rückzug in der denkbar besten Ordnung stattgefunden. Aus dieser offiziellen Mitteilung schloss der alte Fürst Balkonski, dass die russischen Truppen eine vernichtende Niederlage erlitten hatten. Eine Woche, nachdem die Zeitung die erste Nachricht über die Schlacht bei Austerlitz gebracht hatte, traf auf Lysije Gory ein Brief von Kutusow ein. Ihr Sohn ist mit der Fahne in der Hand unter meinen Augen an der Spitze eines Regiments zusammengebrochen, als ein Held, der seines Vaters und seines Vaterlandes würdig ist. Ob er noch am Leben ist oder nicht, hat sich bisher zu meinem Leidwesen und dem der ganzen Armee noch nicht feststellen lassen. Indessen schmeichle ich mir mit der Hoffnung und möchte diese Hoffnung auf Sie übertragen, dass Ihr Sohn am Leben ist, denn im entgegengesetzten Fall würde er unter den auf den Schlachtfeldern gefundenen Offizieren aufgeführt sein, deren Verzeichnis mir durch Parlamentäre zugestellt worden ist. Was gibt's da? Prinzessin? Montpère, Sie haben Nachricht erhalten. André? Ja, unter den Gefangenen ist er nicht, unter den Toten auch nicht. Kutusow schreibt, er ist gefallen. Mon Père, wenden Sie sich nicht von mir. Lassen Sie uns zusammen weinen. Diese Schweinehunde, diese Schurken, eine ganze Armee ins Verderben zu stürzen. So viele Menschenleben hinschlachten zu lassen und wozu? Geh jetzt. Geh und sag es Lisa. Sagen Sie mir, wie es zugegangen ist. Geh doch, er ist in einer Schlacht gefallen, in der man Russlands beste Männer und Russlands Ruhm frevelhaft hingeopfert hat. Gehen Sie jetzt, Prinzessin Maria, gehen Sie und sagen Sie es Lisa. Ich komme gleich nach. Maria, gib mir deine Hand. Da, da. Spürst du es? Es bewegt sich. Ob es ein Sohn wird, was meinst du? Es muss doch bald soweit sein. Mir ist zu merkwürdig zumut. Weißt du, Maja, ich werde es sehr lieb haben. Mascha, was hast du? Nichts. Mir ist nur so schwer ums Herz. Ich muss immer an André denken. Habt ihr Nachricht von André bekommen? Nein. Du weißt doch, dass noch nichts da sein kann. Aber Mon Père beunruhigt sich und auch mir ist bang zu. Ihr habt also keine Nachricht bekommen? Nein. Der alte Fürst und Prinzessin Maria beschlossen, der jungen Frau die schreckliche Nachricht bis nach ihrer unmittelbar bevorstehenden Entbindung zu verheimlichen. Der alte Fürst gab sich Mühe, seine gewohnte Lebensweise ohne jede Veränderung fortzusetzen. Aber es ging über seine Kräfte. Er ging weniger spazieren, aß weniger, schlief weniger und wurde von Tag zu Tag schwächer. Dagegen hörte Prinzessin Maria nicht auf zu hoffen. So kam der Tag von Lisas Niederkunft, ohne dass irgendeine neue Nachricht über das Schicksal des Fürsten André auf Lisiegori eingetroffen wäre. Es war einer jener Märztage, in denen der Winter um jeden Preis sein Recht behaupten zu wollen scheint und alles, was er noch an Schnee und Winterstürmen hat, mit grimmiger Wut herunterschüttet. Ma bonne amie, ich fürchte, dass das Frühstück mir heute Morgen nicht bekommen ist. Ja, was hast du denn? Liebste, du bist ja ganz blass. Ja, du bist sehr blass. Euer Durchlaucht soll ich nicht nach der Hebamme schicken. Wahrhaftig, vielleicht ist es wirklich soweit. Warte, ich geh selbst. Nein, nein, bitte, bitte lass mich nicht allein, bitte. Nein, nein, es ist der Magen. Sagen Sie, Maja, sagen Sie. Nur einen Augenblick, Liebste, ich bin doch gleich wieder da. Oh, mein Gott. Mein Gott. Maja, guck dann auf, na, ich glaube, es fängt an. Na, Gott sei gelobt, Prinzessin. Aber so junge Mädchen wie Sie dürften davon eigentlich noch gar nichts wissen. Aber warum ist denn der Doktor aus Moskau noch nicht da? Er wird schon kommen. Seine Durchlaucht, der Herr Vater, haben Relaispferde und Berittene losgeschickt. Machen Sie sich deswegen nur keine Gedanken, Prinzessin. Das hat nichts auf sich. Es wird auch ohne Doktor glücklich ablaufen. Nein, bitte bleiben Sie hier. Das ist nichts für Sie. Ich will ein bisschen bei dir sitzen bleiben, Maschenka. Ich habe auch noch Kerzen von der Trauung unseres jungen Fürsten. Die wollen wir vor seinem Schutzheiligen anzünden, mein Herzchen. Ich freue mich ja so, dass du da bist, Praskovia. Gott ist barmherzig, mein Herzblatt. Dich, Prinzessin, hat die selige Fürstin damals in Gizinov ganz allein zur Welt gebracht. Nicht einmal eine Hebamme war zur Stelle. Nur eine einfache moldauische Bäuerin. Gott ist gnädig. Die Doktors braucht man gar nicht. Die Natur hilft sich selber. Prinzessin, ja. Kommt jemand die Allee entlang gefahren? Die Laternen. Oh mein Gott, das muss der Doktor sein. Gott sei gelobt. Ich muss ihm entgegengehen. Er versteht ja kein Russisch. Gnädigste Prinzessin. Und ein Imbiss für den Doktor. Kümmert euch um ihn. Prinzessin, der junge Fürst, Fürst André. André, was ist mit ihm? Soeben angekommen. Befehlen Sie, es seiner Durchlaucht zu melden? Was redest du da? André! Maria. Mascha. Liebste Mascha. Nein, das kann doch nicht sein. André. Habt ihr meinen Brief nicht bekommen? Wie geht es, Lisa? Welch eine Fügung, André. Kann ich Sie sehen? Maja Bogdanovna sagte, die Wehen haben eingesetzt. Wo liegt sie? Komm! Die kleine Fürstin lag mit einem weißen Häubchen auf dem Kopf in den Kissen. Über ihre glühenden, schweißfeuchten Wangen waren einige Strähnen ihres schwarzen Haares gefallen. Fürst André trat ins Zimmer und blieb am Fußende des Divans stehen. Ihre blanken Augen hafteten auf seiner Gestalt, ohne ihren kindlichen Ausdruck von Schrecken und Aufregung zu verlieren. Sie empfand kein Erstaunen darüber, dass er soeben angekommen war. Seine Ankunft stand in gar keiner Beziehung zu ihrem Leiden und vermochte sie nicht zu lindern. Die Wehen begannen von Neuem und die Hebamme riet dem Fürsten, wieder hinauszugehen. In dieser Nacht gebar die kleine Fürstin Balkonska ja einen Sohn. Unter unsäglichen Leiden brachte sie ihn zur Welt, ohne ihn je zu sehen, so wie sie ihren heimgekehrten Mann, Fürst André, schon nicht mehr erkannt hatte. Noch in der Nacht starb sie. Ich habe euch alle ja so lieb und habe keinem etwas Böses getan. Und was habt ihr mit mir gemacht? Sagte ihr liebliches, klägliches, totes Gesicht. 3 Tage später wurde das Totenamt für die kleine Fürstin gehalten. Auch im Sarge war ihr Gesicht noch unverändert. Ach, was habt ihr mit mir gemacht? Sagte es noch immer. Und Fürst André fühlte etwas wie einen Riss in seiner Seele, fühlte eine Schuld auf sich lasten, die sich weder gut machen noch vergessen ließ. Weinen konnte er nicht. Mit grünem Lorbeer schmückst du Alexanders Krone. Es schreckt dein Heldenblick der Feinde Übermacht. Es schützt dein starker Arm den Titus auf dem Throne. Du Perikles daheim, du Cäsar in der Schlacht. Nun wagt des Schlachtenglücks verwöhnter Lieblingssohn, nicht trotz zu bieten mehr den russischen Alkiden. Er selbst, Napoleon, er fürchtet Bagration. Auf das Wohl seiner Majestät des Zaren. Hurra! Hurra! Graf Ilja Rostow hatte in den Räumen des englischen Clubs ein Diner ausgerichtet, zu Ehren des Helden des österreichischen Feldzuges, des Fürsten Bagration. Anwesend waren 250 Mitglieder des Clubs und 50 geladene Gäste, meist junge Leute. Der Umstand, dass Moskau Bagration zu seinem Helden erkoren hatte, lag darin begründet, dass Bagration in Moskau keinerlei Verbindungen hatte und dort fremd war. In seiner Person wurde dem einfachen, aller Intrigen und aller Konnexionswirtschaft fremden russischen Frontsoldaten Ehre erwiesen. Und außerdem ließ sich auch keine bessere Form denken, um die gegen Kutusow empfundene Abneigung und Missbilligung zum Ausdruck zu bringen. Die Russen waren damals so an Siege gewöhnt, dass sie die Nachricht von der Niederlage bei Austerlitz nur durch das unglückselige Zusammentreffen irgendwelcher außergewöhnlicher Ereignisse erklären zu können glaubten. Sieh da, Uwarow. Ich habe Informationen, nach denen dieser Uwarow extra aus Petersburg hergeschickt worden ist, um festzustellen, welchen Einfluss die Schlacht bei Austerlitz auf die Stimmung in Moskau hat. Unfassbar. Wer hätte das gedacht? Es heißt, die Unsrigen sind von den fliehenden Österreichern fast erdrückt worden. Sie mussten sich mit dem Bajonett einen Weg durch die Flüchtenden bahnen. Als ihm das Gerede der österreichischen Generäle zu dumm wurde, soll Suworow als Antwort wie ein Hahn gekräht haben. Nicht einmal das hat Kutusow von Suworow gelernt, nämlich wie ein Hahn zu krähen. Man hätte Kutusow niemals den Oberbefehl über unsere Armee anvertrauen dürfen. Dieser alte Satyr. Also wenn Sie mich fragen, Schuld an dieser Niederlage, ich betone, an dieser durchaus vermeidbaren Niederlage ist einzig und allein das. Die schlechte Verpflegung der Armee, die Verräterei des Polen Przewiszewski und des Franzosen Langeron und die Jugend und Unerfahrenheit seiner Majestät des Zaren der schlechten und nichtswürdigen Männern sein Vertrauen geschenkt hat. Ich sage nur Kutusow. Und die Verräterei der Österreicher. Auch das selbstverständlich. Aber unsere Armee, die russische Armee, über jedes Lob. Kennen Sie schon den Unterschied zwischen dem französischen, dem deutschen und dem russischen Soldaten? Den Unterschied? Also, der französische Soldat muss mit hochtrabenden Phrasen zum Kampf angefeuert werden. Dem Deutschen muss man nach allen Regeln der Logik klar machen, dass Fliehen gefährlicher ist als Vorgehen. Aber den russischen Soldaten muss man nur zurückhalten und ihn bitten, nicht so tollkühn. Ja, wenn Bagration unsere Truppen geführt hätte. Einen ganzen Tag lang einen doppelt so starken Gegner abwehren und dabei noch als einziger seine Kolonne in tadelloser Ordnung zurückführen. Wenn es keinen Bagration gäbe, so müsste man ihn erfinden. Was wollen Sie damit sagen? Was ist denn in Besuchow gefahren? Ist ja kaum wiederzuerkennen. Sitzt da, schweigt und gießt immer zu Wein in sich hinein. Nicht einmal meinen Gruß hat er erwidert. Ach, Sie wissen es noch nicht. Ganz Moskau spricht doch davon. Wenn es wahr ist, was man darüber hört, Dolochow soll ihn in ärgster Weise kompromittiert haben. Gewiss erinnern Sie sich an die Geschichte mit dem Wachtmeister und dem Bären. Besuchow hing ja irgendwie mit drin. Nun, Dolochow wurde degradiert. Besuchow hat ihn zu seinem gesellschaftlichen Wiederaufstieg verholfen, hat ihn in seinem Petersburger Haus aufgenommen und da hat sich Dolochow revanchiert, indem er mit Besuchows Frau, na, Sie verstehen. Auf das Wohl seiner Majestät! Was ist denn mit Ihnen los? Hören Sie denn nicht? Auf das Wohl seiner Majestät des Zaren! Entschuldigen Sie! Oh, Graf Rostow, ich hatte Sie ja gar nicht erkannt. Warum erneuerst du deine Bekanntschaft mit Besuchow nicht? So ein dummer Kerl, hol ihn der Teufel. Die Ehemänner schöner Frauen soll man immer besonders nett behandeln. Pass mal auf. Na, Besuchow, wollen wir nicht mal auf das Wohl aller schönen Frauen trinken? Also, lieber Petruschka, auf das Wohl aller schönen Frauen und ihrer Liebhaber. Prost, Dolochow. Auch Nikolai Rostow hatte von den Gerüchten erfahren, die über Dolochow und Elen Besuchowa umgingen. Enttäuscht und voller Verachtung quittierte er, dass Pierre sich nicht provozieren lassen wollte und Dolochows Trinkspruch Bescheid tat. Er wandte sich wieder seinen Tischnachbarn zu, von denen der eine ein schneidiger Husar war, nämlich Denissow, und der andere, Dolochow, den er erst kürzlich kennengelernt hatte und auf dessen Bekanntschaft er den größten Wert legte, ein bekannter Raufbold und Galgenstrick. Inzwischen kam ein Lakai vorbei, der das Bagration zu Ehren verfasste Gedicht zu verteilen hatte und überreichte auch Besuchow als einem der respektabelsten Gäste ein Exemplar. Aber kaum hatte Pierre es an sich genommen, da beugte sich Dolochow plötzlich vor und riss ihm das Blatt aus der Hand. Können Sie sich unterstehen, mir das Blatt aus der Hand zu reißen? Ich verlange eine Erklärung. Lassen Sie doch, was ist denn in Sie gefahren? Ich gebe es nicht her. Ich bitte dich, Dolochow. Was hast du davon? Wirklich? Sie sind ein Halunke! Ich fordere Sie! Na, dann sehen wir uns ja morgen in Sokolniki. Krieg und Frieden von Lew Tolstoi. Episode 10 mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Annegret Golding als Lisa Bolkonskaja, Waltraud Kramm als Maria Bolkonskaja, Herbert Große als Fürst Bolkonski, Jutta Wachowiak als Natascha Rostova, Albert Garbe als Graf Rostov, Klaus Manchen als Nikolai Rostov, Gisela Büttner als Sonja Alexandrowna, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.